Aber machst du vom Rand oder von innen? Hm? Machst du vom Rand oder von innen? Hm. Nee, schon von innen, also so eine kleine. Ja, das Problem, wenn du von innen, ich habe das Gefühl, wenn du von innen hast, dann hast du es im Endgame leichter, aber von außen kommst du auf jeden Fall schneller runter an das. Wir haben alles probiert. Diese ganzen Tricks, von denen du da sprichst, sind alle Quatsch. Du musst, eigentlich muss es umdrehen. Also wenn du die geballte, nee. Am anderen, nee, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Entweder einen Beil nehmen und es durchhauen in der Mitte des Kratzeis. Ein Beil? Und dann von beiden Seiten hast du dann die geballte Experience. Oder du drehst es um. Nachteil, klebrige Finger. Dann verschmiert die Bio-Hausaufgaben für Herrn Meier. Ich habe aber auch gehört, dass die absoluten Kratzeis-Cracks, die auch schon umgedreht ins Gefrierfach tun, damit, wenn sie es dann aufmachen, dass das Süße ganz oben ist. Aber das ist ja wohl, wie man immer so schön sagt, da bescheißt man nur sich selbst. Das ist genauso, wenn man in der Schule abschraut, da betrügt man nur sich selbst. Ja, und das deutsche Schulsystem, aber auch sich selbst, ja. Und man schreibt wesentlich besser. Also man, auch auf zum Positiven hin. Hm. Aber selbst abschauen und spicken ist ja ein Skill, ne? Ich finde ja immer, es ist ja in der Schule nicht so wichtig, was man lernt, sondern dass man lernt. Und vor allem auch, dass man das lernt. Aber auch, dass man das Lernen lernt. Weil der Inhalt... Wir hätten das Fach Lernen lernen. Das Inhalt. Und da dachte ich mir, wer lernt das Fach Lernen lernen lernen? Ist es eine Nachhilfe für dieses Fach Lernen lernen lernen? Und das... Ihr wisst schon. Führ den Gag mal weiter. Du bist mega gut in Mathe, aber schlecht in Lernen lernen. Moment mal. Wie geht das denn? Hey, Mars. Weil... Ich meine, den ganzen Inhalt, den man in der Schule lernt, vergisst man eh wieder. Ne? Kannst du noch irgendwie die Mitternachtsformel oder was eine Fugel ist oder so. Ich habe in meinem Leben noch nicht von der Mitternachtsformel gehört. Hä, natürlich. PQ-Formel ist, meinst du vielleicht? B² plus minus 4ac Wurzel minus geteilt durch 2ac irgendwas. Ja, das ist die Relativitätstheorie. Aber was genau dieses Plus minus bedeutet, weiß ich auch nicht. Weil das ist ja schon ein ziemlich krasser Unterschied, ob das ein Plus ist. Auch immer. Aber also, kannst du entweder, das ist das Gegensatz. Entscheidet euch mal. Ja, das ist genauso wie in Latein, wo es das Wort Altus gibt und das heißt hoch. Ja, oder und tief. Also, okay. Jesus Christ. Das ist, Wörter haben Bedeutungen. Ja. Ohne Scheiß. Fang mal bitte einfach an, eine Sprache ernst zu nehmen. Manchmal, glaube ich, sind solche Dinge einfach. Also, da hat jemand dann so stand vor der Tafel, Dominus Altus est. Und er dachte sich, ja, hier passt jetzt Folgendes. Ihr passt entweder hoch oder tief. Ich weiß nicht, wie groß Dominikus war. War er groß? War er klein? Keine Ahnung. Ich finde aber gut, dass du gerade den Jochen Seinfeld gemacht hast mit Wörter haben Bedeutungen. Wörter haben Bedeutungen. Apropos Stand-Up-Comedy. Du bist ja wieder bald auf den Bühnen Deutschlands zu sehen. Bald. Stefan wieder auf Tour. Ich freue mich ein bisschen, dass ich also wenn ihr quasi den Podcast gehört habt, letzte Woche Donnerstag einen Auftritt hatte. Weil ich wollte das noch nicht ankündigen, weil es mein zweiter Auftritt und ich habe Angst, dass Leute von euch hinkommen, die Erwartungen haben, die ich natürlich nicht erfüllen werde. Ja, wir haben ja alle den ersten Stand-Up-Auftritt von Stefan gesehen und mir. Und vor allem rückblickend, ich gebe auf, Stefan macht weiter. Rückblickend habe ich es nochmal angehört. Damals dachte ich mir, auch im Podcast habe ich nochmal angehört, unsere Reflexion, wie arrogant wir überhaupt haben, wie gut unsere Auftritte waren. Die waren ganz schön scheiße. Also ich habe mir das immer rückblickend angehört und dachte mir, vielleicht kannst du davon was übernehmen. Nein, das war echt ganz schön schlecht. Also das fand ich fand nichts gut. Ich habe danach nämlich allen immer gesagt, ja, ich mache nicht weiter aus dem Grund, weil der erste Auftritt, der war zu gut, als dass man das nochmal besser machen würde, wollen würde. Und der war aber auch nicht so gut, dass man das jetzt jede Woche braucht. Ja. Und das habe ich mal gesagt, deswegen dachte ich, der wäre gut, aber der war gar nicht so gut. Ja, die Eule der Minerva fliegt erst nachts. Oder tags, je nachdem, was das Wort heißt. Kommt auf die, ist es ein altes Sprichwort? Kann gut sein, dass die mittlerweile ihren Biorhythmus geändert haben. Eulen, oder? Hey, ich habe gestern so lange über das Wort Eulen nachgedacht. Ich schwöre euch, ich habe bestimmt eine halbe Stunde lang bin ich durch die Wohnung gelaufen, obwohl ich nichts anderes getan habe, als über das Wort Eule nachzudenken. Aber nur das Wort, nicht das Tier Eule. Weil macht man einen Jux mit euch und guckt es dann nicht nach, ob das existiert. Weil du zweifelst nach Minute 2 an dem Wort Eule. Du denkst, ach so. Was willst du jetzt haben? Du greifst massiv die Flasche, bitte. Ausladend über den Tisch. Nur kurz die Flasche, danke. Welchen denn? Die. Aber es ist tatsächlich, vor allem bei Eule muss ich immer an eine Situation denken. Ich spiele ja DSA. Und die Korken knallen. Die Kronkorken fliegen. Folge 98. Lass mal anstoßen auf 98 Folgen Podcast für meine Güte. Ey, die 100 kommt viel zu rapide. Mhm. Wir müssen es was. Wir haben noch nichts vorbereitet. Große Pläne, aber keine Motivation, die umzusetzen. Und bei DSA, da rettet man ja immer die Welt. Ne? Man spielt irgendwie Krieger und Droiden, die alle die Welt retten. Aber ich bin ja ein Comedy-Freak. Das heißt, ich habe eine sehr ernste Figur. Ich spiele einen Schwarzmagier, der sehr ernst ist und die Dinge immer sehr ernst nimmt. Das ist die gesamte Charakterbeschreibung meines Comedy-Charakters, den ich jetzt seit 4 Jahren spiele. Er nimmt alles ernst. Okay. Und da gab es aber auch mal eine Situation, wo wir eine hochrangige Hexe treffen sollten. Ganz kurz. Und dann wurden wir von... Ah, ja. Und jede Hexe hat ein Tier, also ein Gefolgstier. Und diese Hexe hatte eine Eule. Und diese Hexe hat nach uns gesandt und hat ihre Eule geschickt. Und dann kam die Eule zu uns und hat uns zu verstehen gegeben, dass wir der Eule folgen sollen. Und dann sind wir der Eule hinterhergelaufen durch den Wald. Und dann haben wir die Eule so ein bisschen verloren oder aus der Sicht verloren. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, damit wir die nicht verlieren, glaube ich, wir sollten uns beeulen. Und es war so viel am Platz. Und es war dann so, würfel mal Charisma. Das ist wirklich so gut. Das ist die beste Reaktion auf den Witz ist, würfel mal Charisma. Ja, 14. Ja, du wolltest vielleicht noch Pizza bestellen, wird gerade spät. Ja, würfel mal auf Telefon. Ja, Pen und Paper. Das ist, ey, ich glaube, ich habe jetzt auch angefangen, mit ein paar Freunden in Star Wars Pen und Paper zu spielen. Und es ist schon cool, was da für Situationen entstehen. Und ich bin ein Hacker. Ein Hacker-Genie spiele ich. Weißt du, du kannst alles sein. Du kannst ein Romeo sein, Verführungsheld, ja. Kletterer, Athlet, du kannst springen, hüpfen, Raumschiffe. Und ich spiele etwas zu großen, schlaksigen, im Comedy-Industrie gefangenen 20-Jährigen. Ja, und ich mag Computer. Ich mag es, wenn man mit Computern Sachen machen kann. Zu Recht werden manche von euch jetzt die Frage stellen: Hast du denn die Macht? Nein. Bist du sonst irgendwie cool? Nein. Ich bin ein Hacker und mein Problem ist, dass ich mich nicht so sehr identifizieren kann. Heute hat mir jemand einen Serverlink geschickt und ich habe es geschafft, den zu öffnen. Wollte erst dieses Hackerman-Gift machen, ja. Was alle von Mr. Robot immer schreiben, weil ich so stolz darauf war, das geschafft zu haben. Ich habe nicht so viel mit Hackern am Hut und Hacken. Und deswegen habe ich das, kann ich mich nicht so sehr identifizieren damit. Und dann hat jeder Spieler halt so eine Pflicht, die seine Vergangenheit ihm mit auf den Weg geht. Gibt. Und bei mir wäre das dann, ich soll das Imperium auf Wegen schaden, mit denen das Imperium nicht rechnet. Halt mit meinen Fähigkeiten. Klau die Baupläne. Nur mit meinen Fähigkeiten. Leider Gottes weiß ich nicht genau, was mit Hacken alles möglich ist. Und bin dann kreativ auch auf meine Grenzen gestoßen. Ich habe jetzt ein Virus ans Imperium geschickt. In so einer Spam-Mail. In einer Spam-Mail, exakt. Und zwar heißt es, Wartungsarbeiten Hangar 7 habe ich die genannt, eine Mail. Und da drin habe ich ein Virus programmiert. Da musste ich noch auf Computertechnik würfeln. Und habe es geschafft. Und jetzt habe ich ein Virus, der ein paar Daten, aber auch nicht zu viele, nur so ein paar Daten löscht, mit denen man so eine Wartungsfrau, so eine Maintenance-Frau, die da einfach sitzt und jetzt eine Mail öffnet wahrscheinlich. Aber das wäre ein ganz anderer Film gewesen, wenn das Imperium durch eine Spam-Mail zu Fall gebracht worden wäre. Nee, ich dachte mir auch bei Rogue One, machen die einen Gag daraus? Ich meine, die müssen die Pläne ja nicht händisch erlangen. Die können die auch einfach hacken. Und das ist einfach die ganze Zeit so ein Red Bull-Schreibtisch, so ein Kammerspiel. Ja, und man starrt auf so einen Ladebalken die ganze Zeit. Ja. Ja, stimmt schon. Ihr merkt schon. Heute wir sind gerade ein bisschen damit beschäftigt, krasser als primär. Das ist eine Feierabendfolge. Wir kommen heute mal ein bisschen runter. Irgendwie, es war ein langer Tag. Irgendwie, was habt ihr erlebt bei der Uni? Schreibt es auf ein Blatt Papier. Und ansonsten. Wir haben eine Menge Mails bekommen. Es ist wirklich teilweise so ein bisschen Jesus-Status, ne? So, wenn du sowas sagst. Schon gut. Ja, nee, aber Jesus ist ein bisschen gesprächiger als Gott gewesen, soweit ich weiß. Aber der sagt dann sowas wie, ah, Leute, hier, kein Schweinefleisch. Ich mag kein Schweinefleisch. Und plötzlich wird zu einer jahrtausendalten Dogma erhoben, dass man kein Schweinefleisch essen darf. So ist es bei uns mittlerweile auch geworden, dass wir uns so fragen, so, wie ist das eigentlich bei weiblicher Kleidung? Wie kriegt man eigentlich eine weibliche Bluse auf? Und plötzlich kriegen wir 500 Mails, die sagen, dass es tatsächlich so ist, wie wir in der letzten Folge behauptet haben. Und zwar, dass männliche und weibliche Kleidung anders geknöpft wird. Also auch bei Blusen und Hemden. Also es geht darum, ob in der Knopfreihe welche Seite unten und welche oben ist. Ich habe auch viele Schritte von Frauen geschickt bekommen, wo das nicht so war, wo es halt genauso war wie bei Männern. Danke an diese ganzen Einsendungen. Ja, vielen Dank dafür. Und schickt mir vielleicht auch eine Nummer dazu ein. Und vor allem, ich habe 2 Theorien gehört, warum das so ist. Eine Theorie lautet, ich glaube, die kann ich sogar vorlesen, wir können mal ein bisschen Mail vorlesen. Weil Frauen angekleidet wurden früher, ne? Ja, cool, jetzt können wir das auch nochmal vorlesen. Jetzt habe ich so eine... Ich bin jetzt sehr tief in so eine, ich habe so eine Art Minenschacht gebaut. Und jetzt bin ich sozusagen im Herzen des Kratzeises drin vorgedrungen. Problem ist, wenn man mal die Kratzeiskurve sich anschaut, im Sinne von Zeit und Genuss, Zeit auf der X-Achse, Genuss auf der Y-Achse, hast du quasi wie so einen Pickel. Erst fängt es sehr lang, sehr anstrengend an, nervig, dann kommst du plötzlich ans Ziel. So, na, das ist die geballte Power. Und dann sinkt es wieder so ein bisschen ab und hinten raus hast du dann halt wieder das Dreckseis, was du dann, das ist die letzten Reste, die meistens auch keinen Geschmack mehr drin haben, wo sie einfach so ein bisschen das Wasser gefroren hat. So viel zu Kratzeis-Erfahrungen. Oh, sorry. Kein Problem. Komm ruhig rein. Heute ist auch egal. Heute kann man auch mal rausgehen. Das ist so eine Folge, wo man auch mal raus Klo gehen kann. Ich hab die Mail nicht gefunden, aber die Theorie darin lautete folgendermaßen, dass Frauen früher angekleidet wurden von Kammerzofen und deswegen die Kleidung andersrum ist. Aber da denke ich mir, das ist ja, gibt ja keinen Sinn, weil wenn die Kammerzofen auch Frauen sind, müssen sie dann wieder, also die Idee ist ja, dass du dich selbst andersrum ankleidest als andere Menschen. Was für tragische Männer, die Frauen ankleiden mussten. Das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollten, ja. Sie ankleiden. Ja. Ich habe einen Gag gemacht, ich bin so hässlich. Frauen bezahlen mich, dass ich mich anziehe. Frauen ziehen mich mit ihren Blicken an. Ah, ja. Oh, habe ich aber sogar letztens noch was Ähnliches gesagt? Leider Gottes, anziehen ja, ja. Ist falsch zu verstehen. Scheiße, das kann man auch nicht umgehen, glaube ich. Nee. Wir haben folgenden Kommentar bekommen. Fand ich sehr lustig. Von Simon. Er fängt an mit einer Frage. Warum höre ich diesen Podcast immer noch? Ich bin übergewichtig, älter als ihr, rauche E-Zigarette, benutze Fragen wie zum Bleistift und finde die blasser, dünner junge Gags immer noch lustig. Alles Punkte, über die ihr inzwischen euren Unmut kundgetan habt. Wahrscheinlich bin ich doch nur gespannt, in was für Gruppen ich noch falle, die ihr nicht leiden könnt oder ich bin masochistisch veranlagt. Ja, dazu ja. Fand ich super lustig. Sorry, ey, im Ernst, wir machen hier, weißt du, heute ist so eine reale Folge. Ja, ich glaub, du bist einfach der schlechteste Mensch der Welt. Es tut mir leid, aber wir haben ihn langsam gefunden. Ich wollte gerade mal die Ironiehülle fallen lassen und sagen, wir meinen das ja alles nicht so. Wir hauen einfach doch, nur in alle Kerben. Ich meine das schon so. Ich finde Leute, die zum Bleistift sagen, wie scheiße. Nein. Doch. Nee, du kannst nicht immer dieses Ruder reißen. Nee, ich bin, weißt du was? Nee, du kannst ja Eigenschaften einer Person scheiße finden und trotzdem die Person gut finden. Nur weil du diese eine Eigenschaft nicht gut findest. Du kannst ja auch sagen, hey, keine Ahnung, hast jetzt nicht die richtigen politischen Gedanken wie ich. Aber ich finde dich trotzdem cool. Das ist doch die wahre Toleranz. Nicht, dass man immer behauptet, alles sei toll, sondern dass man sagt, auch wenn Dinge scheiße sind, dass man sich trotzdem noch cool finden kann. Ja. Das ist doch die wahre Toleranz. Ich finde, wahre Toleranz ist auch, Klischees zu akzeptieren. Wenn, angenommen mal, ein Schwuler in gewisse Klischees fällt, im Ernst, bald seht ihr vielleicht einen Sketch zum Thema, der sich mit dem Filetmesser dieses Thema annimmt und genau seziert, wie es von uns erwarten könnt, satirisch. Und da ist es doch so, dass es manchmal, glaube ich, einfach auch für Homosexuelle schwierig ist, mal einem Klischee zu entsprechen. Was ist das denn für eine spannende Diskussion eigentlich? Angenommen, ich bin schwul und höre liebe Musicals. Wow. Das ist, die Gesellschaft verlangt von mir mittlerweile so eine Schwule sind auch normal Nummer, aber tatsächlich ist es ja nicht schlimm, wenn man auch mal Klischees entspricht, das ist ja nichts dabei. Das ist ja auch cool. Das ist wahre Toleranz, das zu erkennen. Die aktuelle Zeit, die Zeitung, die Zeit titelt diese Woche, wir können ja mal ein bisschen in den Journalismus einsteigen, die Zeit titelt diese Woche mit mit Marine Le Pen und auf der Titelseite stellt sie so ein paar Fragen, so die in der Ausgabe diskutiert werden. Unter anderem die Frage, warum spricht niemand darüber, dass sie eine Frau ist? Und das war echt eine Schlagzeile, ich dachte so, what? Also, ist es denn nicht genau mega gut, wenn niemand darüber diskutiert, dass sie eine Frau ist? So, das ist doch genau da, wo man hin will. Und da habe ich mir auch gedacht, wo wollte der Artikel denn hin? Habe ich gelesen. Aber ich dachte mir einfach nur so, wenn man diese Frage stellt, dann rudert man schon wieder in die andere Richtung. So, okay, wir haben akzeptiert, dass Frauen auch scheiße sein können und dass Frauen auch die Welt in den Ruin stürzen können. Cool, Gleichberechtigung. Aber dann kommt jemand, warum erwähnt das niemand? Ich glaube, diese Sexismus... Hat mich enttäuscht von der Zeit. Eigentlich, ich lese die Zeit gerne, aber da habe ich gesagt, nö. Ich habe manchmal gedacht, wo wäre diese Sexismusdebatte jetzt eigentlich, wenn Hitler eine Frau gewesen wäre? Einfach so eine fette Frau. Ja, aber vielleicht gab es noch jemanden, eine viel kompetentere Hitlerfrau, die aber nicht an die Macht kam, weil sie eine Frau war. Das ist der wahre Skandal. Ja, und die hätte viel effizienter Juden vergast. Ja, aber wäre das dann gut gewesen oder nicht? Weiß ich nicht. In ihrem Welt schon, aber naja. In ihrem Welt. Also nur weil es Juden sind, haben sie nicht eine komplett andere Grammatik. Die haben für mich keine richtige Präposition verdient. Nee, gar nichts einfach. dann fand ich auch sehr lustig von M. Noch nie habe ich das Wort Teflon jemals benutzt noch gehört. Und dann kam gestern. Ein paar Stunden nach Hören des Podcasts fragte mein Mitbewohner ganz was selbstverständlich, ob ich denn sein Teflon gesehen hätte. Kam nicht drum rum und musste ihn auslachen. Irgendwie lustig, irgendwie gruselig. Hm. Das kennt man ja. Selektive Wahrnehmung. Man hört ein etwas nicht, bis man es mal gehört hat und sozusagen eine Schleuse öffnet und dann merkt man plötzlich, dann nimmt man das wahr. Es hilft sozusagen, also je mehr Dinge man sich bewusst macht, desto mehr sieht man dann auch nicht mehr nur peripher. Und ich glaube, das ist wirklich ein Ding, was man als jemand, der wie wir also in der Comedy arbeitet, abstellen muss. Solche Dinge müssen einem auffallen, ohne dass jemand einen drauf bringt. Oder man muss halt so ja, viel... Ja, das ist eigentlich die wahre Kunst. Aber das überlassen wir Gästeliste Geisterbahn. Sorry, ganz kurz. Ich bin gerade zusammen. Ich habe jetzt einen Durchbruch, den totalen Durchbruch. Wenn du mal schaust. Oh ja, gut, aber jetzt hast du ein Problem, weil jetzt hast du es von unten ausgehöhlt. Ich weiß. Jetzt kannst du noch umdrehen. Aber. Gleich fiel es runter. Dann kam noch eine ganz tolle Nachricht von Neville Longbottom. Hier in Köln gibt es seit Herbst letzten Jahres auch eine Quidditch-Mannschaft, Cologne Cannons. Könnt ihr mal vorbeischauen, um Footage für neue Gags zu sammeln oder um euer Fit kann auch lustig in 1000 Anführungszeichen geschrieben Vorhaben vorbei, umzusetzen. Um euch über uns lustig zu machen. Oder beides. Das finde ich sehr gut. Training, ich würde mal, da hätte ich Anführungszeichen gemacht, ist jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr auf der Wiese vor der Unimensa. Der Schnatz ist übrigens ein Tennisball in einer Socke, die man aus der Hose des Schnatzläufers ziehen muss. Mhm. Alles klar. Und es hat auch jemand geschrieben, dass man nicht automatisch gewinnt, wenn man den Schnatz fängt, sondern man lediglich 150 Punkte bekommt, wohingegen man für ein normales Tor einen halben Punkt bekommt. Das heißt, technisch gesehen warum kann man noch gewinnen. Warum war das Spiel dann vorbei, als Harry den Schnatz gefangen hat? Ich glaube, man kriegt 150 Punkte und wenn man dadurch dann gewinnt, dann hat man, dann ist das Spiel auch automatisch zu Ende. Weil dumm ist ja, wenn das Spiel dann noch weitergeht, wenn es jetzt 2 zu 150 und es geht noch weiter, hat noch 10 Minuten. Kann auch einen Schnatz fangen. Anderen Schnatz von einem anderen Feld. Das oder einfach auch einen herzaubern. Wie wär's damit? Akio Schnatz. Vor allem ist, ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Akio, hier, Klopfer. Wie heißen denn diese anderen Bälle? Keine Ahnung. Quaffel. Aber Klopfer. Hab Acht vor dem Klopfer. Freut euch mal auf meinen Fantasy-Kosmos, den ich bald eröffne. Da hat alles ganz crazy Namen. Aber auch ein Fehler macht mal Quidditch. Und zwar geht es irgendwann außerhalb des Feldes. Der Schnatz fliegt dann irgendwo anders rum, so in dem Himmel und sowas. Wo ich mir auch denke, what? Dann können die ja, dann muss ja das Feld, dann, warum ist das Feld nicht so groß? Weil dann darüber hinaus kann das Spiel nicht weitergehen. So. Da kann ja niemand mehr checken. Da gibt es ja keine Schiedsrichter. Gibt es Schiedsrichter? Viele Fragen. Du kannst auch nicht anfangen, in der Wüste zu spielen. Angenommen, das ist ein sicheres Stadion und dann fliegt der Schnatz irgendwo raus und das ist sau gefährlich. Das hat da so viele Lücken, gute Frage. Die man mitdenkt. Weil mich denke, was hindert einfach andere Leute daran, auch einfach mitzuspielen? Die einfach auf ihren Besen dann mit ins Geschehen fliegen. Und dann muss man, komm, kurz auch, können, dann kann der Typ mit dem gelben Schal bitte kurz vom Spielfeld kommen. Kann der bitte aber nicht den nicht Klopfer die ganze Zeit in der Hand festhalten? Aber ist das nicht auch das Problem beim normalen Fußball? Ich meine, da spielt ja auch nicht jemand mit. Ja, aber das ist zweidimensional. Da kannst du ja zumindest das abgrenzen. Aber so kann ja einfach jemand, der sich verflogen hat, so sorry, fliegt ja einfach ins Geschehen rein. Das stimmt, die Dreidimensionalität ist ein großes Problem. Auf einmal, du kannst Tragungen. Ja, oder auch generell so Gefängnisse oder irgendwas in der Richtung. Alles, wo du Menschen fern oder innehalten möchtest, kannst du komplett vergessen. Ich glaube, Filme zu drehen im Universum von Harry Potter wäre total easy. Weil die haben zwar die Technik nicht, aber die könnten eine Kamera fliegen lassen, schweben lassen. Das heißt, so Kamerafahrten oder die könnten die einfach programmieren, so mit einem Zauber. Oder so Kamerakräne, wäre total easy. Ja, oder sie können einfach Akio, Herr der Ringe 2 und dann kommt der Film selbst herangeflogen. Weirde Welt. Hat sich selber gefilmt. Crazy Film. So what? Das waren so die Nachrichten von euch. Ich finde auch gut, so ein Fantasy- oder Science-Fiction-Universum, wo Dinge zu einfach geworden sind. Wo man einfach magisch ist, wenn du so, Akio, Lebensglück. Okay, ich bin glücklich. Ciao, cool. Coole Welt. Macht Spaß hier. Oh, Akio, Seelenverwandter. Hi, hallo Maren. Hallo, cool. Cool, freut mich, dich kennenzulernen. Ciao, Akio, Burger King, Sparmenü. Oder trotzdem noch ein Sparmenü nehmen. Aber man kann ja alles, wo kommt das Zeug eigentlich her, wenn dieses Akio 50 Euro? Ich glaube, du musst schon in der Nähe dessen sein. Also du kannst, glaube ich, an so einem Burger King Stand sehen, stehen und sagen, Aki, ich spare mir. Und dann kommt der Typ dir hinterhergelaufen und oh, mit der wedelnden Faust, schick gleich meinen Klopfer los. Wir müssen über eine Sache sprechen. Und zwar haben wir beide einen Artikel entdeckt. Also ich habe ihn entdeckt. Ich bin der Bessere von uns. Und zwar, wir hatten es lange für einen Scherz gehalten, aber es gab ihn. Ich war noch nie so enttäuscht von dem Artikel. Aber wollen wir kurz sagen, ich will es anders moderieren. Der Background war, wir haben einen Twitter-Account gefunden, der hat immer nur ein paar Wörter geschrieben. Das war aber, hat sich herausgestellt, dass der lustigste fucking Twitter-Account war. Genau, Twitter-Account, ich glaube, der war irgendwie, der hat so random Wörter generiert. Ja, das war so ein bisschen so ein Bot. Und der hat halt immer so Sachen getwittert, einfach so wirklich, ich glaube, so teilweise Wortpaare, einfach so irgendwie Fantasy, einfach irgendwie verschiedene Sachen. Und dann haben wir uns immer angeguckt, weil wir auf der Suche waren nach Namen für gute Arbeit. Haben wir lange nach dem Namen gesucht, wie man auch an dem Namen feststellen kann. Mit einem Fast to Fantasy geheißen. Aber also wir können das ja ZDF war dagegen. Ja, wir hätten fast Trash Panda geheißen. Naja. Wir hätten fast Flight of the Flamingo geheißen. Rückblickend sehr, sehr lustig. Ich fand JagdTV auch ganz gut. Oh, JagdTV ist so ein Scheißname. Stefan wollte, dass wir JagdTV heißen. Mit so YAK. Und dann hat das Logo auch so Hörner wie ein Jack. Ich fand's clever. Ich fand's smart. Das ist genau das Gegenteil von clever. Das ist offensichtlich. Das war der Gag. Ja. Gut. Und dann hat dieser Account auch den besten Gag aller Zeiten randomly produziert. Und zwar einfach nur ein Tweet, eine klare Aussage, 50 Milliarden Faves, Ostrich Wars. Mhm. Ostrich Wars. Die Pfauenkriege. Straußenkriege. Straußenkriege, die großen Straußenkriege. Also geil daran ist natürlich erstmal Strauß an sich und auch der Begriff Wars. Nicht Ostrich War, sondern Ostrich Wars. Also wirklich über langen Zeitraum mehrere Kriege. Ich finde aber auch, das Tier ist perfekt. Ja. Also das ist ausgewählt komödiantisch. Stell dich mal so ein Heer aus Straußen vor, die gegeneinander kämpfen. Vor allem die gucken auch immer so wütend. Das ist auch gefährlich. Die gucken mega wütend und von denen könnte man sich auch vorstellen, dass sie einfach wirklich eine schlagkräftige Streitmacht zusammenstellen. Und deswegen dachten wir, es immer mega lustig, haha, und haben uns natürlich auch kurzzeitig überlegt, uns so zu nennen. Wobei allerdings dann irgendwann unsere Redakteurin mal alle Namenvorschläge vorgelesen hat und den Namen vorgelesen hat als Ostrich war's. Also so wie... Wer war mit Ostrich? Habe ich nicht ganz gesagt. Also so wie, wer war's? Ostrich war's. Und der Name Ostrich, ja. So wie Heinrich Ostrich. Große ernste Sitzung, viele Bosse da, Ostrich war's und wir beide so... In der letzten Reihe. Ja, und diese und viele andere Gründe haben dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, nein, wir geben uns lieber den Namen Gute Arbeit. Fanden wir auch lustig, auch eine Idee aus unseren Kreisen, aber eigentlich rückblickend eine scheiß Idee, weil niemand was damit anfangen kann mit diesem Namen. Naja, aber darum ging es ja so ein bisschen. Gut. Und das ist die Backstory. Jetzt haben wir einen Artikel gefunden auf einer Science-Seite und der ist wirklich eine Enttäuschung. Und zwar erstmal, die Überschrift ist mindblowing. Ich dachte mir, jetzt mein Leben wird auf den Kopf gestellt. Die Überschrift ist, The Great Emu War of 1932 is as weird as it sounds. Es gab einen Verwandter von Strauss, Emu-Krieg. Das ist unfassbar. Es gab 1932, gab es einen Emu-Krieg. War eine turbulente Zeit. 1932 waren viele aufgebracht. Ja, da waren viele, haben auch so ein bisschen das Vakuum der Geschichte gespürt und gedacht, jetzt ist meine Zeit. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Und auch viele Emus dachten sich, hey, die fucking Menschen beherrschen die Erde auch seit tausenden von Jahren. Auch wir haben keinen Bock auf Juden. Wir wollen auch mal Gehör finden. Und haben sich aufgestellt und formiert. Und was ist dann genau passiert, Stefan Tietze? Ja. Entschuldigung. Und hier fängt es an, enttäuschend zu werden. Und zwar kam einfach... es gab so eine Art Plage und es kam zu einem großen, ich glaube so 20.000 Emus sind einfach über so eine Stadt gerannt und haben dann, ja sind einfach so, die haben einfach sind eingefallen, weil deren Territorium zu klein wurde und es waren einfach sehr viele Tiere und dann sind die einfach in so ein Stadtgebiet eingedrungen und man hat einfach die Jagd auf die eröffnet mit Gewehren und ich dachte, erstens, wie uncool, ich dachte, die kriegen gegen andere Tiere. Klar. Zum Beispiel so gegen Löwen oder so. Straußen gegen Löwen, mega cool. Ja. Das wäre schon ziemlich geil. Aber gibt es denn auf Wikipedia auch so eine Schlachtenseite, so mit Befehlshaber und Verlusten auf beiden Seiten, so wo man das genau gegenüberstellen kann? Das weiß ich nicht. Interessant. 20.000 Emus stormed into the region as a part of the breeding season activities, finding the waterlogged agricultural lands of Western Australia, particularly homely. They rapidly set up shop, stealing as many. Set up shops? Die haben They rapidly set up shop. Das steht ja einfach, ich weiß nicht genau. Der Satz war für mich auch zu früh vorbei, als dass ich ihn verstehe. Stealing as many of the crops as they could and generally causing pandemonium. Ja, okay. Stealing crops, finde ich auch schon mal gut. Stealing crop. Ja, die haben dann Shops eingesammelt. Also die haben es mitgenommen. Haben sich Souvenirs mitgenommen, geklaut. Viele waren sauer. Haben alle Hotelzimmer eingenommen. Also, das muss man sich, das war unangenehm. Ich stelle mir das als Stadtbewohner auch unangenehm vor. Stell dir mal vor, du kommst abends nach Hause, guckst in den Horizont nochmal, kurz am Schlafen gehen, bist du nochmal am Balkon, stehst du nochmal, atmest tief ein, die Nacht ein, willst gerade das Fenster zumachen und am Horizont siehst du plötzlich so eine wütende Meute Emus mit so Fackeln und Heugabeln an der Stadtgrenze. Ja, komisch. Alle denken Emu cool, aber halt wenn es zu viele sind, wird es halt einfach zu krass. Ja, der Overkill, Entschuldigung, aber es ist echt gut dabei, Kratzer zu essen. Für euch wahrscheinlich nicht, aber für uns. Der größte Tier-Overkill hatte ich mal mit Marienkäfern. Als Kinder liebt man ja Marienkäfer. Alle sehen unterschiedlich aus, alle haben unterschiedliche Anzahlen von Punkten hinten drauf. Da ist was zu entdecken, da ist was dabei, da ist irgendwas dran. Und dann war ich an der Ostsee und da gab es eine Marienkäferplage dieses Jahr. What? Da war ich in Scharbeutz an der Ostsee. Und es war echt strange, ey. Also wirklich Milliarden von Marienkäfern. Manchmal war einfach so ein Strand, war einfach so ein Fell-Orange. Aber es war so furchtbar und so widerlich. Und vorm Urlaub habe ich die noch so auf die Hand genommen und da war ich noch kleiner und fand das toll und habe die fliegen lassen. Nach dem Urlaub, habe ich diese Baseballschläger genommen, diese massiven, die aus Holz waren und einfach so in so eine Menge Marienkäfer einfach reingeschlagen, weil es so viele waren. Habe die einfach so auch in der Luft einfach so weggeschlagen. Das war so unangenehm, ey, diese Anzahl. Und Tiere sind ja niedlich, aber eine Menge sowas, eine Menge Hundewelpen, furchtbar. Aber hast du dann auch so die Punkte gesammelt als Trophäen? Ja, habe ich mir getragen. Habe ich mir Gesichtsschmuck draus gebastelt. Krass, aber Marienkäfer sind dasselbe wie Maikäfer, oder? Nein. Was sind denn Marienkäfer? Das sind die roten mit den schwarzen Punkten. Ja, das sind Marienkäfer. Und was sind Maikäfer? Maikäfer sind so dicke braune. Ah, die sind auch unangenehm, aber auch eine einfache Ausgabe. Also einfacher Gegner, kein Match für Stefan Titzler. Die cleverste Seite im Internet ist Japanese Bug Fights, wo die einfach verschiedene Insekten gegeneinander kämpfen lassen. Mega brutal, mega wider die Natur. Einfach eine furchtbar illegale Seite auch. Aber die haben halt die geniale Idee gehabt, so Hirschkäfer gegen einen Skorpion zum Beispiel kämpfen zu lassen. Eine Tarantel gegen eine Gottesanbeterin, eine Hochgiftige, kämpfen zu lassen. Ja, und vor allem, die haben ganz kleine Kameras, sodass es dann im Verhältnis, wie die so aussieht, als wären die riesengroß. So ganz kleine und da machen die auch echt Spaß. Ja. Ganz kleine Menschen um den Ring herum. Ja, und die stacheln die dann irgendwie an, glaube ich, weil sonst, warum sollten sie sonst anfallen, diese Tiere? Und dann kriegen die sich halt aufs Härteste. Und immer gewinnt der Hirschkäfer. Ah, der mit gute dem großen, europäische Stier. Schön. Schöne. Der ist so der Sichlor, oder? Der ist Sichlor? Ja, der ist so diese Zange. Der hat vorne oben diese Zange. Und der, also kein Tier hat also eine Chance, weil er die halt in der Mitte durchbeißt. Krass. Aber könnte man so auch einen Godzilla, ich drehe mir gerade so einen Godzilla-Film vor, so eine Eidechse, die einfach durch so eine Modellbaustadt läuft. Mhm. Aber die sieht nicht so bedrohlich aus, ne? Eidechse. Man muss halt nur so ganz kleine Kameras haben. Ja. Ich glaube, so wurde Godzilla doch gedreht. Das Krasseste, was es Lego je gab, also Lego ist ja solide, aber Lego hat schon so ein paar Highlights gehabt, so absolut krasse Highlights, wo du denkst, wow. Und Lego hatte auch mal so eine Kamera, so ein Kameraset, wo du dann auch dir so ein Studio bauen konntest und dann hattest du eine kleine Kamera, die du halt in dein Studio setzen konntest und dann hat die so Filme gedreht. Ehrlich? Mega krass, wollte ich immer haben. Habe ich nie bekommen, weil ich schon 19 war. Und einfach, das war einfach cool, weil ich mir denke, genial. Weil alles, was die Kinder schon haben, diese ganzen Lego-Sets, die Autos und Flugzeuge, gibst du nochmal eine komplett neue Dimension durch diese Kamera, weil dann können die das nochmal anders denken als Filme und so und es dann selber inszenieren und ein großes Monster macht das Haus kaputt auf? Und so. Ja, ja. Und ist kleiner. Ja, also echte kleine Kamera. So, die konntest du dann halt einfach in dein Lego-Set bestellen. Mega gut. Ja, ich glaube, die ist so groß wie eine GoPro halt. Aber warum halt bauen wir denn große Sets hier auf? Ja, ich habe dir eh gesagt, so ein Sketch mit Actionfiguren. Sketch mit Actionfiguren und Lego-Figuren. Ja, komm. Ein Lego-Sketch fände ich mega gut einfach. Mhm. So, das ist total simpel umzusetzen. Und dann kommen so die Duplo-Leute rüber. Und dann werden die so vertrieben aus Rassismusgründen. Die Lego-Männchen hassen die Duplo. Aber was es zum Beispiel auch gab von Lego, war der Geschwindigkeitsmesser. Der wie so eine Art Achse, wo du, nee, nicht eine Achse, so eine Art Öse, wo du eine Achse durchgesteckt hast und dann konntest du die Achse in dein Auto bauen und dann konntest du dein Auto irgendwie anschieben und dann konntest du danach sehen, wie schnell sich die Achse gedreht hat. Dann musst du noch die Radgröße einstellen und dann konntest du die km/h rauslesen. Das war mega geil einfach. Ich hatte auch so viel Spaß. Ich hatte eine große Ritterburg, war toll. Und irgendwann, aber es war nicht mehr Lego, hatte ich das tollste Spielzeug aller Zeiten. Und zwar das Labor von Professor Snape in Miniatur mit Tränken, die du selber nachmachen konntest. Okay. Dann gab es da verschiedene Lebensmittelfarben und so Chemikalien. Und dann konntest du halt, dann war das halt so ein großer Turm und da konntest du auch ein bisschen kochen drin. Und dann konntest du verschiedene Kessel gehabt, wo du verschiedene Chemikalien reinmachen konntest. Und die konntest du dann vermischen, dann fing die an zu qualmen oder zu grünen, zu brudeln, brusern. Und es war ganz toll, dieses Spielzeug. Und man kennt das ja, aus der Kindheit bleiben oft viele Spielzeuge dann über, die entdeckt man dann irgendwann mal so. Mhm. Und das war, also ich habe diesen Schrank aufgeräumt und dann habe ich eine Karrierebahn gefunden, alles cool. Und dann sieht man nur so grün leuchtend in der Ecke, massiv stinkend. Und es strahlt immer noch. Es strahlt immer noch, glaube ich auch mittlerweile habe ich da einfach Uran erschaffen. dieses Professor Snapes Labor und es hat sich verselbstständigt. Also da sind Tränke entstanden. Ich will nicht wissen, was man damit machen kann. Ich glaube, da waren auch diese Zeichen drauf, so Fische sterben und ätzend und so. Das war auch nicht zum Trinken, das war einfach nur für diese Effekte, die man machen konnte. Aber sowas Kindern zu geben und das war, also wirklich, das war, hat sich aufgelöst. Es hat den halben, die Wand hat sich reingefressen, dieses Labor. So ein kleines, süßes Spielzeug lernen. Das hat sich auch so bewegt, so Mama, töte mich! Seit Jahren leidet dieses Monsterwesen. Aber ich bin echt gespannt, wohin Harry Potter noch führt, weil ich meine, für Fantastic Beasts war mega lame, weil alles noch in dieser Harry Potter Welt gespielt hat. Ich glaube, es wäre cool, wenn Harry Potter einfach so einen Move macht wie Star Wars, zu sagen, hey, wir lassen den ganzen alten Schrott hinter uns, neue Regisseure, Fans der Serie, die das Ganze weitermachen, cool und weiter. Dass man einfach mal sagt, Harry Potter in der modernen Welt. Harry Potter nicht Harry Potter als normales Kind kommt in die Zauberwelt, sondern so Zauberkind kommt in die normale Welt, muss dann in die Schule gehen, kann aber zaubern und dann irgendwie Atomkraftwerk, Atomkrieg, kann aber so Accio, Atombombe, bam, kann dann irgendwie so Expelliarmus und Patronus beschwören. Geil. So, aber alles in dem Universum, das man schon kennt, das würde sich jeder angucken, weil jeder sich solche Fragen stellt, wie Dementor beschwören irgendwie auf der Hauptschule, so, was passiert da? Noch weiter gedacht, Harry Potter bei einer Science-Fiction-Welt. Also will ich, dass ich mit Raumschiffen rumfliegen, aber halt alle die krassesten Zaubersprüche immer noch drauf haben und halt so altmodisch diese Kriege führen. Aber ich stelle mir so ein Heer aus so mega technisch advanceden Leuten vor, die ineinander reinrennen. Aber alle haben noch diese Zauberstäbe und haben da auch schon mittlerweile so Cyborg-Apparaturen dran und kämpfen gegeneinander. Das ist ein Future-Harry Potter. Ey, ich meine, sehen wir es eins. Ein Großteil der Kinoeinnahmen werden momentan mit Franchises gefahren. Franchises ist gleich Geld, weil die Leute es schon kennen und deswegen angucken, egal ob der Film gut ist oder nicht. Aber diese Franchises verlieren ja irgendwann auch wieder an Wert und dann wird wahrscheinlich auch die Phase kommen, wo sich irgendein Studio denkt, ja gut, wir haben jetzt noch dieses Avengers-Franchise, das noch so halb gut ist. Entschuldigung. Und wir haben noch dieses Herr-der-Ringe-Franchise, das auch so halb gut ist. Mash-up. Und dann gibt es so Mash-up. Unsere Theorie. Universen. Was ist der letzte Marvel-Film? Was ist der letzte Marvel-Film? Dann hast du das Simpsons und Flute Karibik und alle einfach drin. Ja. Oder einfach sagst du, ja, das habe ich schon mal gehört. Ja gut, keine Ahnung, Avengers würde ich mir jetzt nicht unbedingt den nächsten angucken und Herr der Ringe auch nicht unbedingt, aber zusammen, geil, das muss ich sehen. Und dann hast du noch unendlich viele Permutationen von allen Franchises, die dann auch so dreifach und vierfach sind. Ich frage mich ja, wann wagen solche Franchises zum ersten Mal einen, ich nenne es mal das ist cool zu Wort ist dafür, einen distinctive Regisseur zu nehmen. Also jemanden, der für einen speziellen Stil steht. Ich meine eher sowas wie Tarantino oder Wes Anderson mäßig oder David Lynch. Halt, wann kommt mal solche Leute, die so einen Marvel-Film machen oder auch mal so einen Star Wars? Ich meine, es gibt jedes Jahr einen Star Wars-Film. Wie unwahrscheinlich ist es, dass Wes Anderson mal irgendwann einen Star Wars macht? Und wie cool wäre das denn mal? Weil ich meine, bei Comics wird das andauernd gemacht. Diese Comic-Kultur ist insofern geil, weil du halt immer wieder neue Künstler hast, die das halt zeichnen und so. Manchmal hast du wirklich crazy Ideen. Dann gibt es wirklich von DC gelabelte Superman-Comics, wo der einfach dann sich auch mal verletzen kann. Oder mal sagen kann, der ist jetzt betrunken. Oder einfach so ganz so interessante Experimente. Und es sieht auch alles ganz anders aus als die anderen Comics, die auch Superman sind. Wo ich mir denke, ja, das ist doch der geilere Weg. Warum immer ein kongruentes Kosmos bauen? Warum muss es einen Kanon bei Star Wars geben? Warum kann nicht jede coole Geschichte, die irgendwie cool ist, erzählt werden? Warum muss alles zusammenpassen? Und warum kann man nicht mal einen Wes Anderson Star Wars machen? Und der sieht halt auch so aus, wie er aussehen muss, weil das halt von Wes Anderson ist. Aber es ist halt auch trotzdem genauso ein Star Wars wie der andere auch. Ich finde das einen coolen Weg, dieses Serielle mal aufzubrechen, insofern, dass man einfach sagt, eine Geschichte ist erzählenswert, also drehen wir sie so. Finde ich geil. Die Frage ist halt, ob die dich dafür schon zu uncool sind. Ob also Leute wie Quentin Tarantino Bock haben auf einen Superman-Film. Also wenn jetzt wirklich alles neu, also auf die Figur hätte er vielleicht schon Bock zu sagen, okay, da mache ich mein eigenes Ding draus, aber so wie es momentan ist. Es wurde ja auch viel damit mit solchen Figuren gemacht, weil es einfach auch cool ist. Also Superman ist einfach eine coole Figur, weil wie cool ist ein Protagonist, der theoretisch alles kann? Ich meine, eigentlich eher uncool. Mega uncool, aber darin liegt ja genau die Stärke, zu sagen, wie kreativ muss man denn sein, um so eine Geschichte erzählenswert zu machen? Ja. Bei jemandem, der eigentlich alles kann. Das ist schon, da liegen schon ein paar spannende Fragen, finde ich. Ich bin echt gespannt, wie das sich entwickelt. Weil, erstmal die Frage, was ist der letzte DC-Film? Was, ohne Scheiß, wahrscheinlich so, der 2018, bevor Kim Jong-un die Welt untergehen lässt. So. Aber was wäre, wenn man das mal so weiterdenkt, der letzte DC-Film? Locker ist es einfach ein Film gegen alle Marvel-Helden. Und das wäre schon geil. Da auf einen Schluck Mate. Das Kino geht unter. Wohin soll es denn? Gibt irgendwann nur noch Netflix. Aber ist ja auch nichts anderes als Kino. Ich hatte letztens so eine Brille auf. Die ist so irgendwie Augmented Reality gedöns, super krass. Eine normale Brille. Sie ist einfach nur sehr schlecht. Dreidimensional hat man damit gesehen. Wahnsinn. Und die hat halt so kleine, wie so Projektoren im Rahmen, die dir halt direkt in die Augen projizieren. Und dann guckst du halt so eine Wand an und dann sieht es so aus, als wäre halt an die Wand irgendwas rangebeamt. Und du kannst wie ein Beamer, kannst du halt das angucken. Und das wird aber auf deine Augen projiziert. Hä? Nee, also du, ist es halt wie wenn du das Bild im Raum hast. Aber du kannst auch theoretisch einen Schrank angucken und siehst trotzdem das Bild. Ja, genau. Also ist halt so, wie würde das Bild einfach so 4 Meter vor dir schweben. Aber du kannst dabei gehen. So, du kannst dabei gehen, alles so. Das ist ja mega geil. Aber du hast das Bild immer direkt vor dir. Du kannst in der U-Bahn gucken, einen Film gucken. Ja, absolut. Und aber auch die Welt checken um dich herum. Kannst du Auto fahren und den Film gucken? Ja, die Legalität habe ich nicht angeguckt. Das wäre super geil. Aber an sich ist das schon, die sind halt mega bescheuert. Also ultra bescheuert. Geil. Also ich glaube, in der U-Bahn sitzen ist ein bisschen schwierig. Aber das ist auch so. Aber da habe ich mir auch gedacht so, ey, irgendwann musst du echt nicht mehr in Kino gehen, weil du kannst ja einfach, wenn du im Kino eine 3D-Brille aufsetzt, du kannst ja auch einfach eine Brille aufsetzen, die das Bild erzeugt. Dann brauchst du eigentlich das Kino selber gar nicht mehr. Gut, Ton und so, aber wenn du Kopfhörer aufhast, kannst du auch schon ziemlich guten Ton erzeugen. Irgendwie dann passiert alles nur noch in meinem Kopf. Aber ich dachte mir, das bewegt sich ja mit deinem Kopf mit, das Bild, ne? Und da ist schon die Frage, ob du das haben willst. Du wackelst sehr viel mit deinem Kopf. Ob du das haben willst. Ja. Oder ob gerade dieses Außen in der Welt sein wichtig ist für das Konsumieren des Films. Oder ob das, wenn es genau bei dir vor dir ist, ob es dann nicht ein anderes Erlebnis ist. Aber an sich kann man das ja wahrscheinlich auch so mit Gyroskopen und sowas dann auch machen, dass es sich also nicht mitbewegt oder so. Aber das ist schon krass. Und dann denke ich mir irgendwann, okay, dann brauchst du kein Kino mehr, wenn du das wirklich krass machst. Und dann brauchst du eigentlich auch keine Kinos mehr und dann hast du alles auf Netflix oder irgendwie. Ich finde aber diese Aktion ins Kino gehen so wichtig, dass man halt diesen Gang dahin hat, diesen Gang zurück, dieses Nachdenken darüber, dieses viel Opfern, um den Film konsumieren. Aber du gehst auch jetzt weniger ins Kino als vor 5 Jahren, oder? Nee, geht so. Echt nicht? Ja, so mit Netflix und so und so Sachen angucken und dann bleibe ich lieber zu Hause und geht der Serienboom und so, der auch nochmal viel Zeit frisst? Ja, schwierig zu sagen, ja. Aber ich weiß gar nicht, was die offiziellen Zahlen sind, ob da Kinobesuche steigen oder sinken. Können auch steigen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist schon spannend. Aber lass mal da so einen Forscher, also Zukunft, lass mal einen Fußzukunftsforscher einladen. Was, gibt es da eigentlich Zukunft? Jeder forscht doch in die Zukunft. Also nee, außer man ist jetzt Historiker oder so, der in die Vergangenheit forscht, aber auch so Biologen überlegen sich ja, was könnte sein. Und nicht, ja, manche natürlich auch schon, wie waren die Dinosaurier und was sind eigentlich Flügel? Du merkst schon, dass du alles, was du gerade gesagt hast. Was sind Schmetterlinge eigentlich, was soll das? Oh, die haben jetzt so ein Lamm gemacht, ne? Die haben Lamm in einer Plastiktüte, haben die es gezeugt. Also nicht mehr in einem Mutterleib, sondern in einer Plastiktüte haben die so ein künstlich befruchtetes Lamm, haben die komplett ausgebrütet in einer Plastiktüte. Ach was. Also schon krass. So wie deine Mutter, oder was? Ja, gut. Die Gagflaute. Warst du mal so richtig auf See eigentlich? Ich meine, mal so richtig schön, hast du mal Flaude gehabt? Hattest du mal richtig, oh, ist eine Untiefe. Warte mal, warst du mal vor Anker so richtig? Nee, aber ich meine, so mit der Fähre ab und zu gefahren, aber jetzt nicht vor Anker. Merkst du, der Sprut. Ah, ich war noch nie vor Anker. Ich glaube, nein, ne? Was soll man das bedeuten? Ich hätte, ja, ganz komische Redewendung, dass man da vor benutzt, aber das ist wie auf Schalke. Man spielt auf Schalke und vor Anker. Okay. Ja, gut. Also die Fußballleute werden es verstehen. Aber ich glaube, wenn ich Geld habe mal irgendwann so richtig, ist das Erste, was ich mir hole, ein Boot. So ein richtig schönes Boot einfach. Und dann schiffer ich rum. Ich finde das so entspannend, diese Ruhe, diese Flaute. Dieses, ja, und vor allem, dann hast Ruhige. Du, stell dir vor, du sitzt auf dem Boot, um dir herum das Meer und du hast diese hässliche Brille auf und projizierst in das Meer Star Wars Rogue One und schaust dir Star Wars im Meer an. Das ist schon abgefahren. Als wäre es ein Freilichtkino im Meer. Dann nervt das Schaukeln die ganze Zeit. Und die ganze Zeit ja, siehst du das Bild, aber du kannst ja auch einfach vor Anker gehen, dann schaukelst du nicht mehr. Aber das würde ich so gern mal. So richtig schön ein Boot haben und dann kannst du halt diese Freiheit, dieses. Du bist nicht mehr an Straßen gebunden zum Beispiel. Du kannst einfach geradeaus fahren. Ja, aber du bist ans fucking Meer gebunden. Ja, genau. Und dann kannst du auch nicht überall, du bist auch auf Meerstraßen gebunden. Weil du kannst nicht einfach in so eine Route reinfahren für so ein großes Boot. So ein riesen so ein Öltanker. So eine AIDA, die sind auch schnell. Ja. So schnell. AIDA. Die sind wahnsinnig schnell. Holy ding, moly. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sag mal. Ich habe einen Podcast gehört, wo jemand von einer Kreuzfahrt erzählt hat, die er auf einem Disney-Ride gemacht hat als Kind, als kleines Kind. Und früher waren diese Disney-Cruises, diese Seefahrten, wohl nicht so wahnsinnig toll. Und er hat es als wahnsinnig widerliches Ereignis in seiner Kindheit beschrieben, weil überall, es waren selten Erwachsene anzutreffen und selten Leute, die sich verantwortlich fürs Schiff gefühlt haben. Und überall lag Dreck rum. Im Pool waren wirklich Fäkalien. Im Whirlpool. Vielleicht war es auch die Toilette, die größte Toilette der Welt. Man weiß es im nicht. Im Whirlpool schwappte plötzlich so ein Schachtel Hubba-Bubba rum und so. Nein, das habe ich gerade. Auch nicht schlecht. Das ist, was mir eingefallen ist. Aber ich weiß als auch nicht. Widerliches ist ja Hubba-Bubba eigentlich. Ich meine, dieses Wortschöpfen. Autor Stefan Tietze. Da ist halt ein bisschen was rumgeschwommen. Auch Fäkalien und Haare und so. Aber nirgendwo war jemand, den man ansprechen konnte. Überall waren immer nur Pluto und Mickey halt in diesen Walking Characters. Die halt entschuldigen Sie, Herr Pluto, ich habe da so eine Spritze in meinem Arm. Ernsthaft irgendwie. Mir ist ganz schwindelig und ich glaube, in der Spritze war noch was drin. Möchtest du ein Foto machen? Überall war Dreck, überall lagen Leute bewusstlos rum. Und nie ist ich bin so ein Horrortrip. Stell dir mal vor, dann gehst du so in die Captain, wir brauchen den Captain, wir müssen zum Captain, dann gehst du so rein und plötzlich ist da einfach nur Donald Duck, der einfach das. Ja, du, halt, dieser schwarz-weiß Mickey Mouse. Also nein, wir werden sterben. Aber was für eine furchtbare Sache. Aber deswegen finde ich auch immer bei den Simpsons eigentlich die coolste Figur ist Krusty. Eigentlich auch immer mit seinen ganzen merkwürdigen Produkten und seinem Freizeitpark, wo alles schief läuft und dem Erziehungscamp, wo dann Sklavenarbeit ist, wo einfach alles furchtbar ist. Wo einfach alles furchtbar ist. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Also Krusty ist einer meiner Top 10 Simpsons-Figuren. Wollen wir eine Top 10 Simpsons-Figur machen? Oh, aber da müssen wir staffeln. Wir machen eine Top 40. Okay. Top 40 Simpsons-Figur. Top Nummer 40. Schneeball. Quagmire. Gut, Platz Nummer 3. Oh, das war schwer. Top 5 Simpsons-Figuren. Oh, Dr. Hibbert. Nee, aber dann würde ich sagen, würde ich dann mal den Trumpf auffahren, nämlich Dr. Nick. Hm. Dr. Nick! Dr. Nick! Dr. Bob! Die erste Dschungelcamp-Referenz. Auf Platz Nummer 4, Hans Maulwurf. Oh ja. Ja, lieber Maulwurfmann ist schon super. Ich bin nicht so ein Simpsons-Nerd. Wahrscheinlich kommen einfach so die cool, normalsten. Dann schneiden wir letzten 10 Minuten einfach raus. Fällt dir früh ein. Miss Krabappel. Krabappel. Ah, Edna Krabappel natürlich, ja. Platz Nummer 3, Martin. Ja, der ist schon cool. Der ist lustig, weil er immer gemobbt wird, ne? Kannst dich damit identifizieren, ne? Ist auch so ein Drummer-Typ, der in meiner Drummer-AG war. Diese beiden Zwillingsschwestern, die sind lustig. Da muss ich drüber lachen. Platz Nummer 2, Lenny. Platz Nummer 2, Karl. Ich bin nicht so drin im Game. Ich war immer Family Guy, immer Team Family Guy. Und Platz Nummer 1, Milhouse. Ach Gott. Ja. Ich nehme. Skinner. Oh, aber sehr interessant, dass du sagst, weil den einzigen richtigen Shitstorm, den die Simpsons-Serie jemals ausgelöst hat unter ihren Fans, ne, es gibt ja unter jedem Simpsons-Fan so die Diskussion, ich mache einen fucking Simpsons-Podcast. Okay? Ja. Nee, sag mal bitte. Jetzt fällt dir nichts mit A ein. Du suchst nach Antenne, Alliteration, aber dir fällt nichts ein. Es gibt keine Simpsons-Figur mit A. Antenne Springfield. Nee, aber es gibt ja unter Simpsons-Fans so die große Frage, ab wann wurden die Simpsons scheiße? Und ich glaube, die gängigste Meinung ist Staffel 8, 9 oder 7. Da spalten sich so ein bisschen die Geister. Manche auch 12. Du hast alle Sachen aufgezählt. Ich habe ein paar Sachen rausgeschnitten, der hat alle 12 Staffeln aufgesehen. Aber, nee, es gibt ja schon 29 oder so mittlerweile. Ach so, okay. Deswegen, aber einen großen Shitstorm, und wo viele sagen, ab der Folge wurden die Simpsons schlecht, war die Backstory von Skinner. Ist die, dass Skinner eigentlich gar nicht Seymour Skinner ist, sondern die Identität übernommen hat und eigentlich anders heißt. Und das war so die Folge, wo sich viele Fans auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil die Macher da auch gemerkt haben, dass die Figur Skinner mega beliebt ist. Aus irgendeinem Grund, dass alle Skinner lieben, also eine Nebenfigur, halt so der Rektor, weil man halt einen Rektor braucht, aber alle lieben Skinner so sehr, dass sie dann einen richtigen Shitstorm bekommen haben, und auch in vielen Simpsons-Enzyklopädien ist das eine der schlechtesten Folgen und der am enttäuschendsten Folgen überhaupt, und für viele beendet diese Folge so ein bisschen die goldene Ära der Simpsons. Schreibt immer bitte in die Kommentare, ab welcher Staffel wurden für euch die Simpsons scheiße? Dankeschön. Ich bin da nie so reingekommen. Ich hab das immer als Kind auf ProSieben geguckt, immer so. Ich glaube, ich kenne die meisten Episoden, also die Episoden, die ich kenne, habe ich bestimmt 18 Mal gesehen, mindestens. Ja. Aber es beschränkt sich, glaube ich, auf so 180 Folgen, wohingegen man ja wesentlich mehr kennen sollte, als jemand, der auch Comedy macht. Aber bin ich nie so reingekommen. Ich fand dann immer Family Guy, fand ich zu früh cool. Mhm. Ich habe mich dann darauf fokussiert. Nee, Family Guy ist für mich klar die zwei irgendwie. Also ich habe Simpsons natürlich viel mitverfolgt, auch in der Jugend. Mein Bruder war riesengroßer Simpsons-Fan, hat auch alle Simpsons-Folgen auf VHS aufgenommen, hat mir diese Sammlung dann irgendwann vererbt. Aber es wird auch vor allem anti-proportional. Wohingegen, also wenn so wie Simpsons immer schlechter wird, wird Family Guy immer besser. Das kann sein, ja, das stimmt. Family Guy habe ich mir auch immer eine Staffel runtergeladen, die vierte, glaube ich, oder so, und habe dann angefangen, aber bin dann auch irgendwann hängen geblieben irgendwie. Ja, aber auf jeden Fall, nee, Simpsons wahnsinnig gut. Auch die vielen verschiedenen Schichten, die man erst im Laufe der Zeit bemerkt, irgendwie, wenn man sich jetzt nochmal anguckt, man kennt die Folgen ja auswendig, mehr oder weniger. Ja. Aber jetzt, wo man nochmal 10 Jahre älter ist, merkt man so, holy crap, da sind echt richtig gute Gags drin. So. Als Kind, aber man lacht man ja auch nicht. Hast du wirklich als Kind über Comedy-Serien gelacht? Nee. Also auch sowas wie so, hey Arnold oder Duck oder auch so diese, man lacht da nicht drüber. Also, weil die jetzt auch nicht unbedingt notwendigerweise lustig sind, so haha. Jetzt so, keine Ahnung, irgendwie Modern Family, Gag. Du hast ja aber irgendwie der Geschichte wegen geguckt. Genau. Ich wollte wissen, Figuren, wie Lisa in der Schule jetzt abschneidet dann in dem Test. Ja. Also das war mir wichtiger als alles andere, als die Humorebene drin. Und man hat schon gesagt, ich finde es lustig, aber man hat nicht so gelacht irgendwie so. Weil es war, wenn dann glaube ich eher so als Kleinkind, das wäre so, also so Humorentwicklung ist glaube ich auch echt ein sehr interessantes Thema. Da können wir vielleicht auf dem Humorkongress. Ey, lass doch mal, will ich hin. Ey, Humorkongress in Basel dieses Jahr. Das ist am Wochenende, kannst du machen einfach. Im September. Komm, wir gehen nochmal hin. Ja, klar, wir melden uns an. Ja, okay. Das Humorkongress in Basel. Und dann, ey, das stellen wir unsere Simpsons-Nerd-Fragen. Ey, dann. Da bin ich mal gespannt. An welcher Staffel wurden Simpsons schlecht? Ich habe so scherzhaft zu dir gesagt, ja, wahrscheinlich gibt es dann auch so einen Clown-Workshop, hast du gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich gibt es auch so ein Therapie-Ding dann da, so eine Humortherapie, so Lachen gegen den Alltagsstress, so ein Scheiß. Und dann gucke ich in dieses Programm. Das erste, was ich sehe, ist Clown-Workshop. Das zweite, was ich sehe, ist Lachen als Therapie. Genau das, ja. Alles klar, danke. Ja, aber wir müssen nicht nur da teilnehmen, sondern wir müssen auch versuchen, da selber einen Vortrag zu halten. Die werden jetzt wahrscheinlich das schon geschlossen haben. Aber wenn wir da sagen, wir kommen und uns informieren, wie wir das machen, oder ganz viele Zuschauer schreiben, oh, wir wollen ein Panel von Podcast-UFO und wir dann wirklich so ein Panel machen und so Humorschule machen. Und dann kommen so Männer und Frauen dann rein, so Ältere, die in der Hand dann so gebeugt gehen mit diesem Programmheft. Ja, wir wollten hier mal zum UFO-Podcast. Wir ja, ich habe genau, jetzt Krebs und Lepra und ab und zu so ein Lacher ist das Einzige, was mir noch am Leben hält. Wie kann's, Joyce Ilke, Hunde-TV. Wie kann es denn lachen? Das stimmt. Das war eine unserer ersten guten Stories, DocTV. Ja, DocTV. Und dann, ja, ich wollte mal fragen, wie uns das Lachen helfen kann. Ich meine, neulich kam die Gertrude an. Ha, Luke Mockridge, Family Guy Insider, Meta. Und sie einfach vor mir in der Küche dann noch verstorben. Und da wollte ich jetzt mal fragen, wie kann man in solchen Szenen dann noch... Maulwurf und Werner Herzog so ein bisschen? Ja, so ein Mittelding eigentlich. Ja, ich wollte fragen, ja, wo you know ist er? Well, massiv in die Jahre gekommen, der Werner Herzog. I don't believe. Diese App, mit die gerade alle parodieren und so toll finden, diese Face-App, wo du halt dein Gesicht hast, das in älter, das als Frau und das als und Kind. Und Werbung im vierten Panel. Ja. Wollen wir das nicht mal machen jetzt mit Imitation? So, Werner Herzog als Frau. Here we go. Nee, ich will nicht meine heißgeliebte Werner Herzog-Imitation hier verschachern. Well, this is Werner. Das geht nicht so gut. Nee, es geht nicht. Du hast schon recht. Es ist allein schon sehr schwer, ihn auf Deutsch zu sprechen. Das stimmt. Das ist schon unmöglich. Naja, ich weiß nicht Naja. Du warst schon wieder in einem Rapper. Naja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin nicht so richtig gut im Impressionen machen und mir fehlt auch einfach der Mut. Ich bin nur Stefan, das Pfand steht für Spaß, das weiß ja jeder. Und jetzt sehe ich hier ein bisschen was vom Leder. Yo. Es ist so verrückt, wie Rappen einerseits das Coolste ist, was es gibt, und aber auch gleichzeitig das aller Uncoolste. So wirklich so das Maximal. Ich rede nicht nur von Poetry Slam, sondern auch wirklich das schlechteste Rappen. Ja, Reimen. Also wirklich so ein Erich von Hoffmannsthal, wo man wirklich in der Schule sagt so gän, bis man ermahnt wurde. und aber heute irgendwie hier so dieser Eminem oder dieser Flavor Flav, was die heute droppen, ist ja mega krass. Die reimen. Ja, vor allem auch so Shakespeare, denke ich mir auch. Cool, coole Geschichten. Aber warum müssen die alle reimen? Hast du dir wirklich gedacht, coole Geschichten bei Shakespeare? Nee. Zu meinem Ernst? Nee. Nee, ne? Shakespeare kann nichts. Nie ein Shakespeare-Fan gewesen. Auch Goethe-Fan nicht. Nein. Ach ja. Man muss vielleicht ein bisschen mehr lesen. Ja. Kleist-Fan. Großer Kleist-Fan. Ich auch. Ich mag auch Kleist. Die Hermannsschlacht. Super. Richtig gutes Buch. Letzte Woche mit Krug. Ernsthaft. Ich bin großer Kleist-Fan. Und Dürrenmatt. Finde ich super. Die können was für mich. Wir kennen uns schon so lange und ich wusste nicht, dass du Kleist-Fan bist, Alter. Ich gehe damit auch nicht hausieren. Ich habe mein Kleist-Shirt heute Morgen mal nicht angezogen. Ey, das ist schon geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir beide Kleist... Der offizielle Autor des Podcast-UFOs ist Heinrich von Kleist. Dem haben wir das ja alles zu verdanken, seinen großen Geschichten. Ich hoffe, dass wir viele Bilder bekommen von eifrigen Hörern, die mit ihrem Reklam, ja, die jetzt noch mit ihrem Reklam Heinrich von Kleist Buch aus dem Regal holen. Ey, so zerbrochener Krug habe ich das Bücher, damals die nicht gelesen. Können wir verscherben, also ich würde die verlosen, würde ich das machen. Ich habe so ein paar Reklamheftchen, die würde ich nochmal verlosen. Nein, bitte nicht. An diesen Scheiß, wir hängen jetzt immer noch an unserer letzten Verlosung. Stimmt, haben wir immer noch. Aber ich habe auch noch so, das Coole ist, wenn man diese Reklamheftchen, die habe ich manchmal auch gebraucht gekauft auf so Trödelmärkten, und da stehen halt immer noch so Anmerkungen drin aus der Schulzeit. Ja. So eine Ausrufe Zeichen dran. Ja. Wichtige Passage, Achtung. Wichtig für die Klausur. Klausur, 4. Mai. Hier begeht er das Obrigkeitsglauben ist hier fehl am Platz. Ja. Und dann so klausurrelevant, Ausrufezeichen. Meiner Rubrik Stories, die wir alle schon kennen, möchte ich nochmal eine Story erzählen. Und zwar von dem kreativsten Produkt, das ich jemals gesehen habe. Und zwar gab es von Reklam mal Notizhefte. Also so ein Reklambüchlein, leer. Kannst du selber was reinschreiben. Geil. So, pass auf. Jetzt hat dieses Büchlein den Red Dot Design Award gewonnen. Ne? Also gutes Design wird immer prämiert mit dem Red Dot Design Award. Design Award, ja. Und wenn du den hast, dann darfst du auf dein Produkt einen roten Punkt machen. Ja, ich weiß. So, jetzt haben die dieses Reklamheft, wo ja auch immer REC steht, für Reklam, haben dieses Reklam-Notizbuch und da stand REC und dann dieser rote Punkt daneben. Bei REC steht ja auch für Record, genauso wie der rote Punkt auch für Record steht, und das ist ja ein Notizbuch, in dem man Dinge recordet. Und es ist der Red Dot Design Award. Da passt alles fucking zusammen. Das ist richtig gut. Das ist, ey, als ich das gesehen habe, ich dachte mir, Alter, ist das gut. Das passt so viel zusammen. Das ist so fucking gut einfach. Also wenn ihr das noch kriegen könnt, schaut mal auf Amazon vorbei und holt euch dieses Notizbuch, einfach um sagen zu können, ich habe das beste Objekt der Welt. Genauso, also bevor ich das gesehen habe, war was anderes mein kreativstes Objekt der Welt. Und zwar nämlich da war ich jünger. Das Spiel Scrabble. Und das ist ja schon mal ganz geil. Ja. Und dann gab es dafür den Claim Scrabble, das beliebteste Wortspiel der Welt. Und das ist ein Wortspiel, mit dem Wort Wortspiel. It's cleverste Wortspiel aller Wortspiel. Ich fand es sehr kreativ. Nicht das Kreativste, was ich gesehen habe, aber was ich, als ich bei der Star Wars Celebration war, da waren diese ganzen. Ich wusste jetzt, dass Star Wars. Sorry, tut mir leid, aber das war, was gerade letzte Woche passiert ist, aber da waren halt so viele Cosplayer. Und dann gab's halt, die haben dann, dann gab's zwei Cosplayer, die haben sich halt als Leute verkleidet, die offensichtlich dem Sanitätsdienst angehören, die Cosplay-Kostüme reparieren. Das war so clever. Die jetzt also so Cosplay Red Cross Leute einfach, die halt im, auch im Star Wars Kosmos sich Red angezogen, Crossplay sozusagen, sich angezogen hatten. So intelligent waren sie doch nicht und so kreativ. Aber die haben angezogen, hatten die alle Werkzeuge dabei und haben, dann kam dann immer so ein Stormtrooper zu denen, haben den repariert und das wieder angeschraubt und so. Das fand ich auch richtig kreativ. Aber wenn man sich als großes Brot verkleidet, ist man dann eigentlich ein Crossplay? Oder wenn man sich als großes Brot verkleidet mit einem Umhang, ist man dann ein Breadman? Nee. Nee. Könntest du dir jemals vorstellen, Cosplay? Das ist immer so ein. Ey, doch. Aber da hatten wir es schon mal. Ich verstehe mal nicht, was man dann macht tatsächlich so. Ich mag es ja auch manchmal gern, Kostüme anzuhaben. So. Ich habe ja die Ehre, einen Beruf zu haben, wo man oft Kostüme anhat. Man fühlt sich cool in einem Kostüm. Allein schon, wenn du so eine Polizeiuniform anhast, fühlst du dich cool. So. Du bist cool. Ich behaupte auch. Easy. Kann ich jedem nachvollziehen. Der Hauptmann von Köpenick ist so aktuell wie nie. Ich glaube, wenn du. Was ist das für eine Folge? Ich wette. Wenn du dir eine Polizeiuniform anziehst, eine originale, du hättest die maximale Macht. Du könntest alles machen in Deutschland. Ich glaube, als einfach, die Leute haben noch so viel Angst und so viel Respekt vor Aussehen. Es gibt auch diesen Artikel von Weiß, habe ich auch mal jemandem erzählt, wo einfach ein Typ eine Warnweste anhatte und plötzlich dann bei Beyoncé in der ersten Reihe stand, in diesem Graben davor, einfach weil er eine Warnweste anhatte. Leute hatten Respekt vor einer Warnweste. So, wenn du eine Polizeiuniform bei der Film- und Theaterausstellung hier holen kannst, dann. Easy. Aber das sind ja zwei verschiedene Ansätze. Ne? Eine Warnweste ist ja eigentlich eher ein soziales Understatement, weil das ja normale Arbeiter sind, die halt dann Bühnentechniker sind, wo die einfach nicht beachtet werden, weil die halt einfach, die arbeiten hier. Wohingegen jetzt eine Uniform, eine Polizeiuniform ist ja eher ein soziales Overstatement. Klar, auf jeden Fall. Und dann sagst du, oh, vor dem habe ich Respekt. In beiden Fällen schlüpfst du in eine Gestalt, die dir Zugang zu Vorteilen in gewissen Situationen verschafft. Das will ich damit sagen. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr, sehr, immer noch sehr aktuell. Ja, oder auch so ein Arztkittel. Ey, wir haben ja so ein Lidl und ich musste ja immer, weil es nie veganes Essen gab, musste ich mir manchmal bei Lidl was zu holen, wenn wir gedreht haben. Und das ist so cool. Im Arztkittel. Ja, wenn du mit, teilweise ein Arztkittel, einmal war ich irgendwie so ein Alien-Typ, dann Polizist, dann so ein SWAT-Polizist, verschiedene Sachen und du läufst darum einmal so ein abgefahrenes Alien-Ding und läufst dadurch, ist einfach krass. Wenn du einen Arztkittel anhast, die Leute denken einfach, okay, krass, der muss. Lassen die dich dann vor, nach Kasse auch und so? Nee, das nicht. Ich hab dann irgendwie meine Huba-Buba-Päckchen und Gummibärchen. Kennst du sogar, wenn du mit einem Arztkittel, was so Blut überströmt vorne ist, und einfach so mit den Handschuhen dann auch die Mango nimmst und dann auf die Kasse legst. Ja. Naja. Mango so sezierst. War heute mal ein bisschen eine andere Folge, ne? Ja, mit Kratzeis und Kleist. Wow. Das ist ein toller Folgentitel. Wie früher, in alten Zeiten. Möbel und Möglichkeiten, Chancen und weiß nicht mehr, was da. Stimmt, früher haben wir immer Alliterationen in den Titel. Deswegen sollten wir auch wieder machen. Leute, freut euch nicht so sehr auf Folge 100, weil wir wissen noch nicht genau, was kommt. Aber bis dahin wünschen wir euch jeden Fall eine fantastische Woche. Ich wünsche euch auch eine schöne und, Woche. Und viel Spaß bei eurem Leben abseits dieses Podcasts, denn das Leben geht jetzt weiter. Und das Leben ist lebenswert auch, Leute. Geht mal raus. Dieser Podcast ist nicht das Zentrum eures Lebens. Das war jetzt gerade unsere Show, aber jetzt beginnt eure Show, euer Leben. Ja. Oder der nächste Podcast. Rampenlicht auf euch. Auftritt in 3, 2, 1. Mach was draus.